Herzlich willkommen bei Vodafone. Unser Kundenservice für Kabelprodukte berät Sie gerne bei Fragen zu Highspeed-Internet, brillantem HDTV oder Festnetztelefonie. Wenn Sie sich für ein neues Produkt interessieren, wählen oder sagen Sie bitte 1. Für Fragen zur Bedienung Ihrer Geräte, Störungen oder sonstige technische Anfragen, 2. Und für alle anderen Themen, wählen oder sagen Sie 3. 3. Zum richtigen Ansprechpartner geht es einfach und schnell, wenn Sie jetzt entweder Ihre Kundennummer, Ihre Vertrags- oder Smartcard-Nummer Ziffer für Ziffer sagen oder eingeben. Ihre Eingabe war erfolgreich. Ihre Kundennummer geben wir direkt an unseren Mitarbeiter weiter. Haben Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag? Wählen oder sagen Sie bitte 1. Geht es um Ihren Umzug? 2. 1. Zur Sicherung unserer Servicequalität zeichnen wir einzelne Gespräche auf. Wenn Sie damit einverstanden sind, sagen oder wählen Sie 1. 1. Zusätzlich führen wir eine kurze, circa einminütige Kundenumfrage durch. Bitte bleiben Sie hierfür nach Ihrem Gespräch mit dem Kundenberater einfach in der Leitung. Schönen guten Morgen, Sie sprechen mit... Was darf ich für Sie tun? Ja, schönen guten Morgen, Hebbinghaus. Ich habe Ihnen die Genehmigung gegeben, das Gespräch aufzuzeichnen. Ich möchte es auch machen. Und zwar... Das tut mir leid, also ich erteile Ihnen die Genehmigung nicht. Das ja, und dann erteile ich Ihnen die Genehmigung auch nicht. Sie schicken mir hier eine Rechnung, obwohl es überhaupt keinen Vertrag gibt. Ich möchte, dass Sie das entweder das Band ausschalten oder ich beende sofort das Gespräch. Ja, und dann möchte ich, dass Sie das Band auch ausschalten. Ich habe Ihnen die Genehmigung gegeben. Ich beende jetzt das Gespräch. Gut. Bitte wählen Sie sich noch einmal ein. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte bleiben Sie in der Leitung für unsere kurze Kundenbefragung. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Denken Sie an das eben geführte Gespräch mit unserem Mitarbeiter. Auf einer Skala von 0 bis 10, würden Sie Vodafone Kabel Deutschland Ihren Freunden oder Kollegen weiterempfehlen? Dabei steht 0 für absolut keine Weiterempfehlung und 10 für das würde ich auf jeden Fall tun. 0. Dankeschön. Und nun die nächste Frage. Wie zufrieden waren Sie gerade mit unserem Mitarbeiter? Nennen Sie zur Bewertung eine Zahl von 0 für absolut unzufrieden bis 10 für sehr zufrieden. 0. Vielen Dank. Und nun die dritte Frage. Teilen Sie uns bitte mit, ob wir Ihr Anliegen lösen konnten. Sie haben 4 Antwortmöglichkeiten. Haben wir Ihr Anliegen gleich beim ersten Anruf gelöst? Sagen Sie bitte 1. Wurde das Anliegen nach mehreren Kontakten gelöst? Sagen Sie bitte 2. Ist Ihr Anliegen nicht gelöst? Sagen Sie bitte 3. Okay. Letzte Frage. Bitte begründen Sie uns abschließend kurz Ihre Bewertungen. Sie zeichnen Gespräche auf, ich darf es nicht. Sie schicken Rechnungen, obwohl ich einen schriftlichen Widerruf eingereicht und auch bestätigt bekommen habe. Und sowas soll ich noch empfehlen? Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Auf Wiederhören. Guten Morgen, mein Name ist Gabriele Hugemann. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Morgen, Hebbinghaus. Ich habe Ihnen gerade die Genehmigung gegeben, das Gespräch aufzuzeichnen. Ich möchte es auch machen. Und zwar habe ich ein Problem mit einer Rechnung, die Sie mir heute geschickt haben. Da hätte ich gerne mal gewusst, wofür die Rechnung eigentlich ist. Geben Sie mir zum Datenabgleich vorab bitte einmal Ihren Vornamen, Herr Hebbinghaus, und Ihr Geburtsdatum hätte ich auch gerne. Ja, Hans Otto. Dankeschön. Und da geht es um die Rechnung, die Sie heute gekriegt haben. Das heißt also die Juni-Rechnung. Ja, genau. 9,99 Euro. Ja, wie setzt sich das zusammen und was ist das überhaupt? So, Sie haben eine 30 Euro Gutschrift bekommen. Und wir haben einmal 39 Euro an Aktivierungsgebühren, also 39,99 Euro an Aktivierungsgebühren berechnet, bleibt ein offener Rechnungsbetrag von 9,99 Euro. Ja. Das ist die Rechnung. Ah ja, wenn Sie mir jetzt noch sagen, wofür und was Sie aktiviert haben. Also laut Rechnung ist das Internet und Telefon. Aha, Internet und Telefon. Die einmaligen Gebühren für das Internet und Telefon liegen bei 39,99 Euro. Und bei Ihnen hat man eine 30-Euro-Gutschrift gegeben, bliebe also noch oder bleibt eine Differenz von 9,99 €. Da Sie das Produkt aber widerrufen haben, wird es demnächst noch eine Rechnungskorrektur geben und somit ist der Betrag dann vom Tisch. Das heißt also, da wären wir dann wieder bei null. Ach so, ah ja, das wollte ich gesagt, nur wenn hören. Wenn der Kunde widerrufen hat, dann kann es möglich sein, dass die Rechnungen trotz allem erstmal für den Moment weiterlaufen, bevor die Rechnungskorrektur stattgefunden hat. Bei Ihnen ist es jetzt so, dass wir aktuell noch einen offenen Saldo haben, also eine offene Rechnung von 9,99 €, weil eben diese besagte Korrektur noch nicht stattgefunden hat. Das wird sie allerdings noch innerhalb der nächsten Tage und somit lassen Sie die bitte erstmal beiseite, die Rechnung. Und das heißt, wenn Sie jetzt trotzdem abbuchen, dann werde ich es widerrufen. Rein rechnerisch wäre es besser, Sie würden es durchlaufen lassen und warten, bis wir das Geld wieder erstatten. Dann führt es nicht zu Verwirrungen, weil Sie werden das Geld auf jeden Fall wiederkriegen, wenn Sie diese 10 € widerrufen, also wenn Sie die zurückholen. Und wir erstatten Ihnen trotz allem diese 10 €, dann müssen Sie wieder 10 € zurücküberweisen, weil Sie von uns 10 € gekriegt haben, die Ihnen nicht zustehen. Ist das irgendwo verständlich für Sie? Jein. Nur ich gehe nach dem Motto, was Sie haben, das haben Sie. Und was Sie nicht kriegen brauchen, das brauchen Sie ja nicht zu kriegen. Und was Ihnen nicht zusteht, das steht Ihnen auch nicht zu. Warum soll ich was überweisen, wenn Ihnen etwas nicht zusteht? Passen Sie auf, Sie holen diese 9 € zurück. Sie widersprechen also dem Lastschrifteinzug, holen die zurück. Sie werden von uns aber trotz allem 9,99 € überwiesen kriegen. Da Sie das Geld zurückgeholt haben, haben Sie diese 9,99 € ja nicht offiziell bezahlt. Sie haben aber trotz allem eine Gegenbuchung von uns gekriegt von knapp 10 €. Heißt also, wir haben Ihnen quasi unrechtmäßig 10 € überwiesen. Was heißt, würde im Umkehrschluss heißen, Sie kriegen von uns irgendwann eine Rechnung, indem wir Sie bitten, die 9,99 € zurückzuüberweisen. Deshalb habe ich Ihnen gesagt, wenn es Ihnen möglich ist, die 9 € für den Moment einfach so durchlaufen zu lassen, ist es einfacher. Sie kriegen sie ja wieder. Ja, wo ist denn das Problem, wenn Sie also mindestens schon 3 Wochen den Widerspruch haben, dass Sie das Ganze stoppen? Ist für mich unerklärlich. Es steht auch die Buchhaltung, die Buchhaltung braucht leider Gottes immer ihre Zeit, Herr Hebbinghaus. Wie gesagt, also da kann ich leider nichts dran ändern. Und was ist das dann noch von Posten für WLAN? Habe ich da nachgeguckt. Auf der Rechnung ist kein Posten für WLAN. Ja, aber ich habe den hier in der Online-Rechnung. Normalerweise ist WLAN kostenpflichtig. Aha. Ja, da steht auch dann. Aber wie gesagt, in Ihrem Fall ist es so, dass da nichts mehr kostenpflichtig geworden ist, außer wir haben jetzt diese 9,99 €, die noch weg müssen. Und gut ist das. Ja, was denken Sie denn, wenn das Geld jetzt abgezogen wird, ich das wiederbekomme? Innerhalb der ersten Juniwoche in etwa, beziehungsweise Juliwoche. Innerhalb der ersten Juliwoche, naja, das kann man ja noch aushalten. Okay, gut, ich denke, das ist Bescheid. Super schmerzhaft. Ja, für mich war es nur wichtig, dass Sie den Widerspruch auch angenommen haben, wobei ich es ja hier schon schriftlich habe und dann ist es klar. Eben, ich wollte es gerade sagen. Ja, es ist ja alles trockenen Tüchern. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Okay, dann danke ich für den Anruf und schönes Wochenende, Herr Hebbinghaus. Wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Tschüss.